bin erleichtert und ihr Tonfall belustigt mich. Ich antworte ihr. Von Christian Grey, betreff ihr Hinterteil, Datum 31. Mai 2011, 16.10 Uhr an Anastasia Steele. Ich kann mich nur schwer konzentrieren, wenn ich ständig den Betreff dieser Mail vor Augen habe. Unnötig zu erwähnen, dass er in der Tat sicher ist. Vorläufig. Viel Spaß beim Abendessen. Ich vermisse sie ebenfalls, vor allem ihr Hinterteil und ihr vorlautes Mundwerk. Ich habe einen ziemlich langweiligen Nachmittag vor mir, der lediglich von den Gedanken an sie und die Art, wie sie die Augen verdrehen, erhellt wird. Ich glaube sogar, sie waren diejenige, die mir schon beigebracht hat, dass auch ich diese unschöne Angewohnheit besitze. Christian Grey, CEO und Augenroller, Grey Enterprises Holdings Incorporated. Wenige Minuten später meldet ein Ping ihre Antwort. Von Anastasia Steele, betreff verdrehte Augen, Datum 31. Mai 2011, 19.14 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, hören Sie auf, mir zu mailen. Ich versuche, mich fürs Abendessen fertig zu machen, und Sie lenken mich bloß ab, selbst wenn Sie sich am anderen Ende des Kontinents befinden. Und wer legt eigentlich Sie übers Knie, wenn Sie die Augen verdrehen? Anna. Anna, das bist du. Die ganze Zeit. Ich erinnere mich daran, wie sie mir befohlen hat, mich nicht zu bewegen, und an meinem Schamhaar gezupft hat, während sie rittlings auf mir saß, nackt. Der Gedanke daran erregt mich. Von Christian Grey, betreff ihr Hinterteil, Datum 31. Mai 2011, 16.18 Uhr, an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, ich ziehe trotzdem in vielerlei Hinsicht meinen Titel dem Ihren vor. Zum Glück bin ich mein eigener Herr und niemand züchtigt oder bestraft mich. Mit Ausnahme meiner Mutter und natürlich Dr. Flynn. Und Ihnen. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich trommle mit den Fingern auf die Tischplatte, während ich auf Ihre Antwort warte. Von Anastasia Steele betreff züchtigen, ich, Fragezeichen. Datum 31. Mai 2011, 19.22 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, wann habe ich jemals den Mut besessen, Sie zu züchtigen? Sie müssen mich mit jemandem verwechseln, was ich ziemlich besorgniserregend finde. Ich muss mich jetzt wirklich beeilen, Anna. Du züchtigst mich per Mail bei jeder Gelegenheit. Und wie könnte ich dich jemals mit jemandem verwechseln? Von Christian Grey, betreff ihr Hinterteil, Datum 31. Mai 2011, 16.25 Uhr, an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, das tun Sie schon die ganze Zeit. Darf ich den Reißverschluss an Ihrem Kleid hochziehen? Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Von Anastasia Steele, betreff nicht jugendfrei, Datum 31. Mai 2011, 19.28 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Es wäre mir lieber, Sie würden ihn herunterziehen. Ihre Worte waren dann auf direktem Weg zu meinem Schwanz und gehen dabei über los. Verdammt, das schreit förmlich nach. Wie hat sie das genannt? Befehle in Großbuchstaben. Von Christian Grey, betreff pass bloß auf, was du dir wünschst. Datum 31. Mai 2011, 16.31 Uhr, an Anastasia Steele. Mir auch in Großbuchstaben. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Von Anastasia Steele, betreff keuchend, Datum 31. Mai 2011, 19.33 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Ganz langsam, Von Christian Grey, betreff stöhnen, Datum 31. Mai 2011, 16.35 Uhr, an Anastasia Steele. Ich wünschte, ich wäre bei dir, Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Von Anastasia Steele, betreff seufzend, Datum 31. Mai 2011, 19.37 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Ich auch in Großbuchstaben. Wer außer ihr kann mich mit einer Mail so antören? Von Anastasia Steele, betreff seufzend, Datum 31. Mai 2011, 19.39 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Muss los, ciao, ciao, Baby. Das bringt mich zum Schmunzeln. Von Christian Grey, betreff Plagiat, Datum 31. Mai 2011, 16.41 Uhr, an Anastasia Steele. Du hast mir meinen Abschiedssatz gestohlen und du hast mich mittendrin hängen lassen. Viel Spaß beim Essen. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Andrea klopft an die Tür und bringt mir neue Schaltpläne von Barney für das solarbetriebene Tablet, das wir entwickeln. Es überrascht sie, dass ich mich freue, sie zu sehen. Danke, Andrea. Sehr gern, Mr. Grey. Sie lächelt mich gespannt an. Möchten Sie Kaffee? Ja, bitte. Milch? Nein, danke. Mein Tag ist um einiges besser geworden. Ich habe Bastille beim Kickboxen in 2 Runden geschlagen. Das kommt sonst nie vor. Ich streife nach dem Duschen mein Jackett über und fühle mich bereit, mich Elena und all ihren Fragen zu stellen. Taylor erscheint. Soll ich Sie fahren, Sir? Nein, ich nehme den R8. Sehr wohl, Sir. Bevor ich mich auf den Weg mache, überprüfe ich meinen E-Mail-Eingang. Von Anastasia Steele. Betreff, das sagt ja der Richtige. Datum 31. Mai 2011, 22.18 Uhr Eastern Standard Time. An Christian Grey. Sir, soweit ich mich erinnere, ist das Elliots Spruch. Hängst du immer noch? Ihre Anna. Flirtet sie mit mir? Schon wieder? Und sie ist meine Anna. Wieder. Von Christian Grey betreff Schwebezustände, Datum 31. Mai 2011, 19.22 Uhr an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, Sie sind also vom Essen zurück. Ihr Aufbruch war reichlich abrupt, gerade als es anfing, interessant zu werden. Elliot besticht nicht gerade durch Originalität. Bestimmt hat er den Spruch auch jemandem geklaut. Wie war das Abendessen? Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich drücke auf Senden. Von Anastasia Steele betreff Schwebezustände, Fragezeichen, Datum 31. Mai 2011, 22.26 Uhr Eastern Standard Time, an Christian Grey. Das Abendessen war sehr sättigend. Sie werden sich sicher freuen zu hören, dass ich viel zu viel gegessen habe. Interessant? Inwiefern? Ich bin froh, dass sie etwas gegessen hat. Von Christian Grey betreff Schwebezustände ganz eindeutig, Datum 31. Mai 2011, 19.30 Uhr an Anastasia Steele. Sind Sie absichtlich so begriffsstutzig? Wenn ich mich recht entsinne, hatten Sie mich gerade gebeten, den Reißverschluss Ihres Kleids zu öffnen, worauf ich mich sehr gefreut hatte. Und ich vernehme mit Befriedigung, dass Sie etwas gegessen haben. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Von Anastasia Steele betreff, tja, bleibt immer noch das Wochenende, Datum 31. Mai 2011, 22.36 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Natürlich esse ich etwas. Die Unsicherheit, wenn ich in ihrer Nähe bin, verschlägt mir einfach nur den Appetit. Und ich würde mich nie mit Absicht begriffsstutzig stellen, Mr. Grey. Aber das wissen Sie ja inzwischen bestimmt schon. Smiley. In meiner Gegenwart verschlägt es ihr den Appetit. Das ist nicht gut. Und sie macht sich über mich lustig. Schon wieder. Von Christian Grey betreff kann es kaum erwarten, Datum 31. Mai 2011, 19.40 Uhr an Anastasia Steele. Ich werde es mir merken, Miss Steele, und dieses Wissen zweifellos bei Gelegenheit zu meinem Vorteil einsetzen. Tut mir leid, dass es Ihnen in meiner Gegenwart den Appetit verschlägt. Ich hätte gedacht, ich hätte eine anregendere Wirkung auf Ihre Fleischeslust. Zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht, die ich nur als sehr angenehm beschreiben kann. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Von Anastasia Steele betreff sprachliche Turnübungen. Datum 31. Mai 2011, 22.42 Uhr Eastern Standard Time an Christian Grey. Fleischeslust? Fragezeichen, wieder mal den Thesaurus bemüht? Ich breche in Gelächter aus. Von Christian Grey betreff durchschaut, Datum 31. Mai 2011, 19.45 Uhr an Anastasia Steele. Sie kennen mich inzwischen zu gut, Miss Steele. Ich bin zum Abendessen mit einer alten Freundin verabredet, deshalb werde ich mich jetzt auf den Weg machen. Ciao, ciao, Baby. Smiley. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. So sehr ich das Wortgeplänkel mit Anna noch fortsetzen möchte, ich darf nicht zu spät zu meiner Verabredung zum Abendessen kommen. Elena wäre sonst verärgert. Ich fahre meinen Computer runter, stecke meine Brieftasche und mein Telefon ein und steige in den Lift. Der Mile High Club liegt im obersten Stockwerk des Columbia Tower. Die Sonne sinkt langsam hinter den Horizont, die Gipfel im Olympic National Park glühen beeindruckend, denn der Himmel ist in orange, pink und opalfarbenen Tönen getaucht. Ein atemberaubender Anblick. Anna würde das sicher gefallen. Ich sollte sie irgendwann einmal hierher bringen. Elena sitzt an einem Ecktisch. Sie winkt mir verhalten zu und lächelt mich strahlend an. Der Oberkellner führt mich an ihren Tisch und sie steht auf und hält mir ihre Wange entgegen. »Hallo, Christian«, schnurrt sie. »Guten Abend, Elena. Du siehst wie immer umwerfend aus.« Ich drücke ihr einen Kuss auf die Wange. Sie wirft ihr glattes, platinblondes Haar seitlich zurück, eine Geste, die verrät, dass sie in ausgelassener Stimmung ist. »Setz dich«, fordert sie mich auf. »Was möchtest du trinken?« Ihre Finger mit den für sie typischen scharlachroten Fingernägeln umschließen eine Champagnerflöte. »Wie ich sehe, hast du dich für Champagner entschieden. Nun, ich glaube, wir haben etwas zu feiern, findest du nicht?« »Ach ja? Christian, dieses Mädchen, rück endlich raus mit der Sprache.« »Ich nehme ein Glas Mendocino Sauvignon Blanc«, sage ich zu dem wartenden Kellner. Er nickt und eilt davon. »Es gibt also keinen Grund zu feiern?« Elena zieht die Augenbrauen nach oben und trinkt einen Schluck Champagner. »Ich verstehe nicht, warum du so einen Wirbel darum machst. Das tue ich doch gar nicht. Ich bin einfach nur neugierig. Wie alt ist sie? Was macht sie so?« »Sie schließt gerade ihr Studium ab. Oh, ein wenig jung für dich, oder?« Ich hebe eine Augenbraue. »Darauf willst du hinaus? Tatsächlich?« Elena lacht. »Wie geht es Isaac?« frage ich mit einem suffisanten Grinsen. Sie lacht wieder. »Er benimmt sich gut.« Ihre Augen funkeln übermütig. »Wie langweilig für dich«, erwidere ich trocken. Sie lächelt resigniert. »Er ist ein nettes Schoßhündchen. Sollen wir jetzt bestellen?« Als wir unsere Krabbensuppe zur Hälfte gegessen haben, spanne ich Elena nicht länger auf die Folter. »Sie heißt Anastasia, studiert Literatur an der Washington State University und ich habe sie kennengelernt, als sie mich für die Studentenzeitung interviewt hat. Ich habe in diesem Jahr eine Rede bei der Abschlussfeier gehalten.« »Führt sie unseren Lebensstil?« »Noch nicht, aber ich bin da recht zuversichtlich.« »Wow.« »Ja, sie ist nach Georgia gefahren, um über alles nachzudenken.« »Das ist ein ziemlich weiter Weg.« »Ich weiß.« Ich richte den Blick nach unten auf meine Suppe und frage mich, wie es Anna wohl geht und was sie gerade macht. Ich hoffe, sie schläft. Allein. Als ich den Kopf wieder hebe, bemerke ich, dass Elena mich mustert, sehr gründlich. »So habe ich dich noch nie gesehen«, stellt sie fest. »Wie meinst du das? Du bist unkonzentriert, das passt gar nicht zu dir.« »Hm. Sieht man mir das tatsächlich an?« Sie nickt und ihre Augen nehmen einen sanften Ausdruck an. »Ich schon. Ich glaube, sie hat deine Welt auf den Kopf gestellt.« Ich schnappe nach Luft und hebe rasch das Glas an meine Lippen, um mir nichts anmerken zu lassen. »Sehr scharfsinnig, Mrs. Lincoln.« »Glaubst du?« murmle ich, nachdem ich einen Schluck getrunken habe. »Ja.« Sie schaut mir in die Augen. »Sie hat eine sehr gewinnende Art. Ich bin sicher, das ist etwas ganz Neues für dich, und ich wette, du zerbrichst dir jetzt den Kopf, was sie in Georgia tut und was sie denkt. Ich kenne dich zu gut.« »Stimmt, ich wünsche mir, dass sie die richtige Entscheidung trifft.« »Du solltest zu ihr gehen.« »Was?« »Nimm einen Flieger.« »Meinst du wirklich? Für den Fall, dass sie sich nicht entscheiden kann. Geh und setz deinen beträchtlichen Charme ein.« Ich schnaube verächtlich. »Christian«, sagt sie tadelnd, »wenn du dir etwas wirklich wünschst, dann geh und hol es dir. Du gewinnst immer, das weißt du doch. Sei dir selbst gegenüber nicht immer so negativ. Das macht mich ganz verrückt.« Ich seufze. »Ich weiß nicht so recht. Wahrscheinlich langweilt sich das arme Mädchen dort ganz schrecklich. Geh, dann wirst du eine Antwort bekommen. Lautet sie nein, machst du einfach weiter. Sagt sie ja, kannst du die Zeit mit ihr genießen und dabei du selbst sein.« »Sie kommt am Freitag zurück.« »Carpe diem, mein Lieber. Sie hat gesagt, dass sie mich vermisst.« »Na also?« Ihre Augen strahlen Bestimmtheit aus. »Ich werde darüber nachdenken. Noch Champagner?« »Ja, bitte.« Sie schenkt mir ein mädchenhaftes Lächeln. Auf dem Weg zurück zum Askerla denke ich über Elenas Ratschlag nach. Ich könnte Anna tatsächlich besuchen. Sie hat gesagt, dass sie mich vermisst. Und der Jet steht bereit. Zu Hause lese ich ihre neueste Mail. Von Anastasia Steele, betreff Essen mit Freunden, Datum 31. Mai 2011, 23.58 Uhr Eastern Standard Time, an Christian Grey. Ich hoffe, du und deine Freundin, ihr hattet einen schönen Abend, Anna. P.S. War es Mrs. Robinson? Verdammt. Das ist der perfekte Vorwand. Darauf muss ich ihr persönlich antworten. Ich rufe Taylor an und sage ihm, dass ich Stefan und die Gulfstream am nächsten Morgen brauche. In Ordnung, Mr. Grey. Wohin möchten Sie fliegen? Wir fliegen nach Savannah. Ja, Sir. In seiner Stimme liegt ein Anflug von Belustigung. Mittwoch, 1. Juni 2011. Ein interessanter Vormittag. Wir haben Boeing Field um 11.30 Uhr Pacific Standard Time verlassen. Stefan fliegt mit seiner Co-Pilotin Jill Bailey und wir werden um 19.30 Uhr Eastern Standard Time in Georgia eintreffen. Bill hat für den nächsten Tag ein Meeting mit der Savannah Brownfield Redevelopment Authority organisiert und eventuell treffe ich mich mit den Leuten noch an diesem Abend auf einen Drink. Falls Anastasia bereits anderweitig beschäftigt ist oder mich nicht sehen will, ist diese Reise wenigstens keine absolute Zeitverschwendung. Ja, ja, rede dir das nur ein, Grey. Taylor hat mittags eine Kleinigkeit mit mir gegessen und sieht jetzt einige Unterlagen durch. Auch ich muss einiges lesen. Allerdings gibt es noch ein Problem zu lösen. Wie treffe ich Anna? Bei meiner Ankunft in Savannah werde ich weitersehen. Vielleicht habe ich ja auch noch während des Flugs eine Eingebung. Ich fahre mir mit der Hand durchs Haar und lehne mich zum ersten Mal seit langer Zeit zurück, um zu dösen, während die Gulfstream 550 in einer Höhe von 30.000 Fuß Savannah Hilton Head International anfliegt. Das Dröhnen der Maschinen ist beruhigend und ich bin müde. Sehr müde. Das liegt an den Albträumen, Grey. Ich habe keine Ahnung, warum sie im Augenblick schlimmer sind als je zuvor. Ich schließe meine Augen. Nur auf diese Weise kannst du mich haben. Verstehst du das? Ja, Ma'am. Sie fährt mit einem scharlachroten Fingernagel über meine Brust. Ich zucke zusammen und stemme mich gegen die Fesseln, als es um mich herum dunkel wird und meine Haut von ihrer Berührung zu brennen beginnt. Aber ich gebe keinen Ton von mir. Das wage ich nicht. Wenn du dich anständig benimmst, lasse ich dich kommen. In meinem Mund. Verdammt. Aber noch nicht jetzt. Bis dahin haben wir noch einen langen Weg vor uns. Ihr Fingernagel zieht eine Spur von meinem Brustbein bis zu meinem Nabel. Ich möchte schreien. Sie packt mein Gesicht, zwingt mich, den Mund zu öffnen und küsst mich. Ihre Zunge ist feucht und fordernd. Sie schwingt den Flogger aus Leder. Und ich weiß, das wird schwer zu ertragen sein. Aber ich habe meine Belohnung vor Augen. Ihren Mund, den ich ficken darf. Als mich der erste Peitschenhieb trifft und meine Haut Blasen wirft, begrüße ich den Schmerz und das Endorphin, das durch meinen Körper strömt. »Mr. Grey, wir werden in 20 Minuten landen.« Taylors Stimme reißt mich aus dem Schlaf. »Alles in Ordnung, Sir?« »Ja, natürlich, danke. Möchten Sie etwas Wasser?« »Ja, bitte.« Ich atme tief durch, um meinen Puls zu beruhigen, und Taylor reicht mir ein Glas mit kaltem Evian. Ich trinke gierig einen Schluck und bin froh, dass nur Taylor an Bord ist. Es kommt nicht oft vor, dass ich von meinen aufregenden Tagen mit Mrs. Lincoln träume. Ich werfe einen Blick aus dem Fenster. Die Abendsonne färbt die wenigen Wolken am blauen Himmel pink. Das Licht hier oben ist brillant, goldfarben, friedlich. Die Cumuluswolken werfen die Strahlen der sinkenden Sonne zurück. Einen Augenblick lang wünsche ich mir, in meinem Segelflugzeug zu sitzen. Hier oben ist die Thermik sicher fantastisch. Ja, das ist es. Ich werde Anna zum Segelfliegen mitnehmen. Das ist dann mehr, richtig? Taylor? Ja, Sir? Ich möchte mit Anna in Georgia Segelfliegen. Morgen bei Sonnenaufgang, falls wir einen Ort finden, wo das machbar ist. Später wäre auch okay. Wenn wir später fliegen, muss ich mein Meeting verschieben. Ich kümmere mich darum. Die Kosten spielen keine Rolle. In Ordnung, Sir. Danke. Jetzt muss ich es nur noch Anna sagen. Zwei Wagen warten bereits auf uns, als die Gulfstream 550 auf der Rollbahn in der Nähe des Signature Flight Support Terminals am Flughafen zum Stehen kommt. Taylor und ich steigen aus dem Flugzeug aus. Eine erstickende Hitze umgibt uns. Verdammt, sogar um diese Uhrzeit ist es hier schwül. Ein Mitarbeiter der Autovermietung reicht Taylor die Schlüssel für zwei Wagen. Ich sehe ihn stirnrunzelnd an. Ford Mustang? Etwas anderes konnte ich auf die Schnelle in Savannah nicht auftreiben. Taylor wirkt verlegen. Zumindest ist es ein rotes Cabrio. Bei dieser Hitze hat es hoffentlich eine Klimaanlage. Es sollte über alles Nötige verfügen, Sir. Gut, danke. Ich nehme ihm die Schlüssel aus der Hand, greife nach meinem Handgepäck und überlasse es ihm, den Rest des Gepäcks in seinen Chevrolet Suburban zu laden. Ich schüttle Stephen und Bailey die Hand und danke ihnen für den ruhigen Flug. Während ich Songs von Bruce von meinem iPod über die Lautsprecheranlage des Wagens laufen lasse, steuere ich den Mustang über das Flughafengelände und fahre in Richtung Savannah. Andrea hat mir eine Suite im Bohemian Hotel mit Blick auf den Savannah River gebucht. In der Abenddämmerung ist die Aussicht vom Balkon beeindruckend. In dem schimmernden Fluss spiegeln sich die verschiedenen Farbtöne des Himmels und die Lichter der Hängebrücke und der Docks. Der Himmel glüht in Schattierungen von einem tiefen Purpur bis zu zartem Pink. Es ist beinahe so eindrucksvoll wie eine Dämmerung über dem Sound. Aber ich habe keine Zeit, hier herumzustehen und die Aussicht zu bewundern. Ich fahre meinen Laptop hoch, stelle die Klimaanlage auf die höchste Stufe und rufe Ross an, um mich auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Woher kommt das plötzliche Interesse an Georgia, Christian? Privatsache. Seit wann beeinträchtigen persönliche Belange Ihre Geschäftsinteressen? Schnaubt sie ins Telefon. Seit ich Anastasia Steele kennengelernt habe. Ich mag Detroit nicht, fauche ich zurück. Schon gut, erwidert sie beschwichtigend. Ich treffe mich vielleicht später mit den Leuten von Serena Brownfield auf einen Drink, füge ich versöhnlich hinzu. Wie auch immer, Christian, wir haben noch ein paar andere Dinge zu besprechen. Die Hilfslieferung ist in Rotterdam eingetroffen. Soll sie weitergeleitet werden? Ja, bringen Sie sie auf den Weg. Ich habe bei der Hilfsorganisation End Global Hunger ein Versprechen gegeben. Das Projekt muss vor meinem nächsten Treffen mit dem Komitee über die Bühne gehen. Okay, gibt es etwas Neues zum Kauf des Verlags? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich glaube, SIP hat einiges Potenzial. Ja, möglich. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Ich treffe mich mit Marco, um mit ihm über Lucas Woods zu sprechen. Gut. Ich möchte informiert werden, wie es läuft. Rufen Sie mich später wieder an. In Ordnung, bis dann. Ich drücke mich vor dem Unvermeidlichen, das ist mir bewusst. Entweder muss ich Miss Steele eine Mail schicken oder sie anrufen. Ich muss mich nur noch entscheiden, aber das geht nicht mit leerem Magen. Also bestelle ich mir etwas zu essen. Während ich warte, erhalte ich eine Nachricht von Andrea, dass die Verabredung auf einen Drink abgesagt ist. Das soll mir recht sein. Ich werde die Leute ohnehin morgen früh treffen, falls ich nicht mit Anna beim Segelfliegen bin. Bevor der Zimmerservice kommt, ruft Taylor an. Mr. Gray, Taylor, haben Sie eingecheckt? Ja, Sir, Ihr Gepäck wird gleich zu Ihnen raufgebracht. Sehr gut. Die Brunswick Soaring Association hat ein Segelflugzeug zur Verfügung. Ich habe Andrea gebeten, ihren Flugschein an die Firma zu faxen. Sobald die Papiere unterzeichnet sind, kann es losgehen. Großartig. Der Segelflieger steht ab 6 bereit. Noch besser. Lassen Sie mich vormerken und schicken Sie mir die Adresse. Wird erledigt. Es klopft an der Tür. Mein Gepäck und der Zimmerservice sind gleichzeitig eingetroffen. Die Speisen riechen köstlich. Gebratene grüne Tomaten und Schrimps mit Maisgrieß. Ich bin eindeutig im Süden. Während ich esse, denke ich über meine Strategie nach. Ich könnte Anna morgen zur Frühstückszeit bei ihrer Mutter besuchen, ein paar Bagels mitbringen und sie dann zum Segelfliegen mitnehmen. Das ist wahrscheinlich der beste Plan. Sie hat sich den ganzen Tag lang nicht gemeldet, also befürchte ich, sie könnte mir böse sein. Nach dem Essen lese ich ihre letzte Mail noch einmal durch. Was zum Teufel hat sie nur gegen Elena? Sie weiß doch gar nichts über unsere Beziehung. Was einmal zwischen uns war, liegt schon so lange zurück und jetzt sind wir nur noch Freunde. Welches Recht hat Anna, deshalb verärgert zu sein? Und nur Gott weiß, was aus mir geworden wäre, wenn es Elena nicht gegeben hätte. Es klopft an der Tür. Es ist Taylor. Guten Abend, Sir. Sind Sie zufrieden mit dem Zimmer? Ja, alles bestens. Ich habe hier die Unterlagen für die Brunswick Soaring Association. Ich überfliege die Papiere, scheint alles in Ordnung zu sein. Ich unterschreibe sie und gebe sie Taylor zurück. Ich werde morgen selbst fahren. Wir treffen uns dann dort? Ja, Sir, ich werde ab 6 auf dem Platz sein. Sollte sich etwas ändern, lasse ich es Sie wissen. Soll ich für Sie auspacken, Sir? Ja, danke. Er nickt und trägt meinen Koffer ins Schlafzimmer. Ich bin ruhelos. Ich muss meine Gedanken ordnen und mir genau überlegen, was ich zu Anna sagen werde. Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr, 8:40. Ich habe das viel zu lange aufgeschoben. Vielleicht sollte ich mir zuerst einen Drink gönnen. Ich lasse Taylor auspacken und beschließe, rasch in die Hotelbar zu gehen, bevor ich Ross noch einmal anrufe und Anna schreibe. Die Bar auf dem Dach ist überfüllt, aber ich finde einen Platz am Ende der Theke und bestelle mir ein Bier. Das Licht in diesem modernen, angesagten Lokal ist gedämpft und es herrscht eine entspannte Atmosphäre. Ich lasse den Blick rasch über die Theke gleiten und vermeide Augenkontakt mit den beiden Frauen, die neben mir sitzen. Und dann erregt eine Bewegung meine Aufmerksamkeit. Glänzendes, mahagonifarbenes Haar, in dem sich das Licht bricht, wird ungeduldig nach hinten geworfen. Das ist Anna. Verdammt. Sie sitzt mit dem Gesicht von mir abgewandt einer Frau gegenüber, die ihre Mutter sein muss. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Was für ein unglaublicher Zufall. Ausgerechnet hierher hat es sie verschlagen. Meine Güte. Ich beobachte sie unverwandt. Sie trinken Cocktails, Cosmopolitans, wenn ich das richtig sehe. Ihre Mutter ist genauso atemberaubend wie Anna, nur älter. Sie sieht aus wie Ende 30. Sie hat langes, dunkles Haar und ihre Augen haben den gleichen Blauton wie Annas. Irgendwie wirkt sie unkonventionell. Nicht wie jemand, den ich automatisch mit einer Mitgliedschaft im Golfclub in Verbindung bringen würde. Vielleicht hat sie sich so angezogen, weil sie mit ihrer jungen, hübschen Tochter unterwegs ist. Das ist wirklich amüsant. Carpe diem, Gray. Ich ziehe das Telefon aus der Tasche meiner Jeans, um Anna eine Mail zu schreiben. Das wird interessant. Ich werde ihre Stimmung austesten und alles genau beobachten können. Von Christian Gray, betreff Essen mit Freunden, Datum 1. Juni 2011, 21.40 Uhr, Eastern Standard Time, an Anastasia Steele. Ja, ich habe tatsächlich mit Mrs. Robinson zu Abend gegessen, und sie ist nur eine alte Freundin, Anastasia. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Ich vermisse dich. Christian Gray, CEO, Gray Enterprises Holdings, Incorporated. Ihre Mutter setzt eine ernste Miene auf. Vielleicht macht sie sich Sorgen um ihre Tochter oder sie versucht, ihr Informationen zu entlocken. Viel Glück, Mrs. Adams. Einen Augenblick frage ich mich, ob sie über mich reden. Ihre Mutter steht auf. Es sieht so aus, als würde sie zur Toilette gehen. Anna greift in ihre Tasche und zieht ihren BlackBerry heraus. Und los geht's. Sie beugt sich zum Lesen nach vorne und trommelt mit den Fingern auf den Tisch, dann tippt sie wie wild auf die Tastatur. Es ist frustrierend, dass ich ihr Gesicht nicht sehen kann, aber ich glaube nicht, dass meine Mail sie beeindruckt hat. Einen Moment später legt sie das Telefon auf den Tisch und wirkt dabei verärgert. Das ist nicht gut. Ihre Mutter kommt zurück und gibt dem Kellner ein Zeichen, ihnen noch zwei Drinks zu bringen. Ich frage mich, wie viel sie schon getrunken haben. Ich werfe einen Blick auf mein Telefon und natürlich habe ich eine Antwort bekommen. Von Anastasia Steele, betreff Essen mit alten Freunden. Datum 1. Juni 2011, 21.42 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Gray. Sie ist nicht nur irgendeine alte Freundin. Hat sie etwa einen anderen knackigen Jungen gefunden, den sie sich einverleiben kann? Bist du ihr inzwischen zu alt? Ist das der Grund, weshalb ihr nicht mehr zusammen seid? Was zum Teufel? Schon beim Lesen steigt Wut in mir hoch. Isaac ist Ende 20, wie ich. Was erlaubt sie sich? Liegt das vielleicht am Alkohol? Höchste Zeit, dich zu zeigen, Gray. Von Christian Gray, betreff Vorsicht. Datum 1. Juni 2011, 21.45 Uhr, Eastern Standard Time, an Anastasia Steele. Das möchte ich nicht per Mail mit dir besprechen. Wie viele Cosmos willst du eigentlich noch trinken? Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings Incorporated. Sie starrt auf ihr Telefon, setzt sich dann abrupt auf und sieht sich in der Bar um. Showtime, Gray. Ich lege $10 auf den Tresen und schlendere zu den beiden hinüber. Unsere Blicke treffen sich. Sie wird blass, vor Schreck, wie es scheint. Und ich bin mir nicht sicher, wie sie mich begrüßen wird oder wie ich mich beherrschen soll, falls sie etwas über Eleanor sagt. Sie streicht sich hektisch das Haar hinter die Ohren, ein sicheres Zeichen dafür, dass sie nervös ist. Hi. Ihre Stimme klingt angespannt und ein wenig zu hoch. Hi. Ich beuge mich zu ihr hinunter und küsse sie auf die Wange. Sie riecht fantastisch, aber sie ist angespannt, als meine Lippen ihre Haut streifen. Sie sieht toll aus. Sie ist leicht sonnengebräunt und sie trägt keinen BH. Ihre Brüste pressen sich gegen das seidene Top, sind aber fast ganz hinter ihrem langen Haar verborgen. Bestimmt nur für meine Augen, wie ich hoffe. Und obwohl sie verärgert ist, freue ich mich, sie zu sehen. Ich habe sie vermisst. Christian, das ist meine Mutter Carla. Anna deutet auf ihre Mom. Mrs. Adams, es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ihre Mom mustert mich von Kopf bis Fuß. Scheiße. Sie taxiert mich förmlich. Einfach ignorieren, Gray. Nach einer ungewöhnlich langen Pause streckt sie mir endlich ihre Hand entgegen. Christian? Was tust du hier? Fragt Anna vorwurfsvoll. Ich bin hergekommen, weil ich dich sehen wollte, ganz einfach. Ich wohne hier im Hotel. Du wohnst hier? Ja, ich kann es selbst kaum glauben. Na ja, du sagtest doch gestern, du wünschst dir, dass ich hier wäre. Ich versuche, ihre Reaktion einzuschätzen. Bisher bemerke ich nur, dass sie nervös herumzappelt, sich anspannt und in vorwurfsvollem Ton und mit gepresster Stimme spricht. Das läuft nicht gut. Und wir wollen doch, dass Sie zufrieden sind, Miss Steele, füge ich rasch hinzu, in der Hoffnung, Sie damit aufzuheitern. Möchten Sie sich vielleicht zu uns setzen und etwas mit uns trinken? Fragt Mrs. Adams freundlich und gibt dem Kellner ein Zeichen. Ich brauche etwas Stärkeres als Bier. Ich nehme einen Gin Tonic, sage ich zu dem Kellner. Hendrix, wenn Sie haben, oder Bombay Sapphire. Den Hendrix mit Gurke, den Bombay lieber mit Zitrone. Und noch zwei Cosmo, bitte, fügt Anna hinzu und sieht mich von der Seite ein wenig ängstlich an. Sie hat guten Grund, verunsichert zu sein. Für meinen Geschmack hat sie bereits genug getrunken. Bitte nehmen Sie sich doch einen Stuhl, Christian. Danke, Mrs. Adams. Ich komme ihrer Aufforderung nach und setze mich neben Anna. Also bist du zufällig in dem Hotel abgestiegen, in dem wir etwas trinken gegangen sind? Ihre Stimme klingt angespannt. Oder ihr beide seid zufällig in dem Hotel etwas trinken gegangen, in dem ich abgestiegen bin. Ich war essen, bin hier vorbeigekommen und habe dich gesehen. Ich war mit dem Gedanken bei deiner letzten E-Mail. Ich werfe ihr einen vielsagenden Blick zu. Und dann sitzt du auf einmal hier. Was für ein Zufall, nicht? Anna wirkt verlegen. Meine Mutter und ich waren den ganzen Vormittag shoppen und danach am Strand. Wir haben beschlossen, uns heute Abend ein paar Cocktails zu genehmigen, sagt sie hastig, als müsse sie sich dafür rechtfertigen, mit ihrer Mutter in eine Bar zu gehen. »Ist dieses Top neu?«, frage ich. Sie sieht wirklich bezaubernd aus in diesem smaragdgrünen Oberteil. »Ich habe die richtige Wahl getroffen. Die Kleidungsstücke, die Caroline Acton für sie ausgesucht hat, sind alle in Edelsteinfarben gehalten. Es steht dir und du hast ein bisschen Farbe bekommen. Du siehst sehr hübsch aus.« Ihre Wangen röten sich und das Kompliment entlockt ihr ein Lächeln. »Eigentlich wollte ich dich erst morgen besuchen kommen, aber jetzt bist du ja hier.« Ich nehme ihre Hand und drücke sie leicht, denn ich will sie berühren. Langsam streiche ich mit meinem Daumen über ihre Fingerknöchel, und ihr Atem beschleunigt sich. »Ja, Anna, fühl es. Sei nicht böse auf mich.« Sie schaut mir in die Augen und lächelt schüchtern. »Ich wollte dich überraschen, Anastasia. Aber wie immer bist du diejenige, die mich überrascht. Ich wollte dich bei deinem Plausch mit deiner Mutter nicht stören. Ich trinke nur kurz etwas mit euch, dann verschwinde ich auch schon. Ich habe noch zu arbeiten.« Ich unterdrücke das Bedürfnis, ihre Fingerknöchel zu küssen. Schließlich weiß ich nicht, was sie ihrer Mutter über uns erzählt hat, falls sie überhaupt von uns gesprochen hat. »Christian, ich freue mich so, Sie endlich kennenzulernen. Anna hat so von Ihnen geschwärmt«, sagt Annas Mutter mit einem charmanten Lächeln. »Tatsächlich?« Ich werfe Anna einen Blick zu und sie errötet. »Geschwärmt? Aha. Das sind gute Neuigkeiten.« Der Kellner bringt mir meinen Gin Tonic. »Hendrix, Sir.« »Danke.« Er serviert Anna und ihrer Mutter frische Cosmopolitans. »Wie lange werden Sie in Georgia bleiben, Christian?« fragt Annas Mom. »Bis Freitag, Mrs. Adams. Hätten Sie Lust, morgen mit uns zu Abend zu essen? Und nennen Sie mich doch bitte Carla.« »Das wäre mir ein großes Vergnügen, Carla. Hervorragend, wenn ihr beide mich für einen Moment entschuldigen würdet.« War sie nicht gerade erst auf der Toilette? Ich stehe auf, als sie geht, und setze mich wieder, um mich Miss Steels Zorn zu stellen. Wieder nehme ich ihre Hand. Du bist also sauer auf mich, weil ich mit einer alten Freundin essen war. Ich küsse jeden einzelnen ihrer Fingerknöchel. Ja, erwidert sie knapp. Ist sie eifersüchtig? Unsere körperliche Beziehung ist schon lange beendet, Anastasia. Ich will keine andere, nur dich. Hast du das immer noch nicht begriffen? Für mich ist sie eine Frau, die kleine Kinder missbraucht, Christian. Das schockiert mich so, dass meine Kopfhaut kribbelt. Du bist voreingenommen, so war es nicht. Frustriert lasse ich ihre Hand los. Ach ja? Wie war es dann? Blafft sie mich an und trägt dabei ihr eigensinniges kleines Kinn nach vorne. Macht der Alkohol sie so mutig? Sie hat einen verletzlichen 15-jährigen Jungen benutzt, fährt sie fort. Wärst du ein 15-jähriges Mädchen und Mrs. Robinson ein Mr. Robinson gewesen, der versucht hätte, dich zu seiner Partnerin einer BDSM-Beziehung zu machen, wäre das für dich in Ordnung gewesen, wenn es, sagen wir, Mia gewesen wäre? Oh, jetzt wird's aber wirklich lächerlich. Anna, so war es nicht. Ihre Augen funkeln wütend. Sie ist ziemlich aufgebracht. Warum? Es hat nichts mit ihr zu tun. Aber ich will hier in der Bar keinen ausgewachsenen Streit vom Zaun brechen, also senke ich die Stimme. Ich habe es jedenfalls nicht so empfunden. Sie hat mich auf den richtigen Weg gebracht, und genau das habe ich damals gebraucht. Gütiger Himmel, wahrscheinlich wäre ich ohne Elena gar nicht mehr am Leben. Nur mit Mühe gelingt es mir, meine Wut zu zügeln. Sie runzelt die Stirn. Das verstehe ich nicht. Lenk sie davon ab, Gray. Anastasia, deine Mutter kommt gleich zurück. Ich will jetzt nicht darüber reden. Später vielleicht. Wenn es dir nicht recht ist, dass ich hier bin, kann ich jederzeit wieder gehen. Am Flughafen Hilton Head steht eine Maschine auf Standby. Ich kann jederzeit verschwinden. Sie sieht mich bestürzt an. Nein, geh nicht. Bitte, ich freue mich so, dass du hier bist. Sie freut sich. Wer's glaubt, wird selig. Ich will doch nur, dass du mich verstehst, fährt sie fort. Ich bin wütend, weil du mit ihr essen gegangen bist, kaum dass ich weg war. Überleg doch nur, wie wütend du bist, wenn ich auch nur in Josés Nähe komme. Und José ist nur ein guter Freund von mir. Ich habe nie mit ihm geschlafen. Wohingegen du und sie, du bist eifersüchtig? Wie kann ich ihr nur klar machen, dass Elena und ich nur Freunde sind? Es gibt keinen Grund, auf sie eifersüchtig zu sein. Miss Steele ist ganz eindeutig besitzergreifend. Es dauert einen Moment, bis mir bewusst wird, dass mir das gefällt. Ja, und wütend auf das, was sie dir angetan hat, erwidert sie. Anastasia, sie hat mir geholfen. Mehr sage ich nicht dazu. Und was deine Eifersucht angeht, versetz dich bitte einmal in meine Lage. In den letzten 7 Jahren musste ich niemandem Rechenschaft ablegen. Niemandem. Ich tue, was mir in den Sinn kommt, Anastasia. Ich liebe meine Unabhängigkeit. Ich habe mich nicht mit Mrs. Robinson getroffen, um dich eifersüchtig zu machen, sondern weil wir uns ab und zu mal sehen. Sie ist eine alte Freundin und Geschäftspartnerin. Ihre Augen weiten sich. Oh, habe ich das noch nicht erwähnt? Warum hätte ich ihr das auch erzählen sollen? Es hat nichts mit ihr zu tun. Ja,